Gesicht. Du hast dieses Land mit aufgebaut, mit deinem Blut und Schweiß. Heute bist du ein alter Mensch, damit für das den Scheiß. So sitzt du im Pflegeheim und keiner will dich sehen. Von deinen Kindern abgeschoben, das kannst du nicht verstehen. So schnell vergangen. Wo sind all die Jahre? Hat dein Leben denn schon angefangen? Wo sind all die Jahre? Ist die Zeit so schnell vergangen? Wo sind all die Jahre? Hat dein Leben denn schon angefangen? Jo. Sozialabbau an allen Enden. Die Kassen sind jetzt leer. Vom schönen Leben jetzt im Alter siehst du bald nichts mehr. Der Staat, für den du schon warst, dein ganzes Leben lang, der tritt dir kräftig in den Arsch.